hartnäckig wie ein Maultier. Albert Einstein, Physiker, Nobelpreisträger, Pazifist. Ein Lebensbild, aufgezeichnet von Jörg Röttger. Am 7. November 1919 erschien die angesehene Times in London mit einer spektakulären Schlagzeile. Revolution in der Wissenschaft. Neue Theorie des Universums. Newtons Ideen über Bord geworfen. 3 Tage später folgte die New York Times mit dem Aufmacher. Lichtstrahlen am Firmament gekrümmt. Triumph von Einsteins Theorie. Damit wurde über Nacht der Mann weltberühmt, der wie kein anderer das naturwissenschaftliche Weltbild unseres Jahrhunderts geprägt hat. Albert Einstein. Britischen Forschern war es damals gelungen, umstrittene Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie Albert Einsteins zweifelsfrei zu bestätigen. Von da an war der Physiker eine Gestalt des öffentlichen Lebens. Zwar verstanden und verstehen die meisten nicht, was er überhaupt entdeckt hatte und warum dies so wichtig war. Und doch stand alle Welt Kopf. Zigarren und Kinder wurden nach Einstein benannt. Das Palladium in London bot ihm an, ein 3-wöchiges Gastspiel zu geben. Und die Presse feierte seine Theorien als die größten Leistungen in der Geschichte menschlichen Denkens. Er hatte eine neue Weltordnung gefunden. Das Weltall ist 4-dimensional. Der Raum ist gekrümmt. Das Licht hatte Gewicht. Einstein verstand das alles. Er war der Meister. Er wurde zum Papst der Physik. Einstein selbst begriff die ganze Aufregung nicht. Als Mensch war er bescheiden und freundlich und ungewöhnlich genug für einen Wissenschaftler völlig uneitel. Er war einfach ein hartnäckiger Grübler, der sich so lange an einem Problem festbiss, bis er es eines Tages durchschaut hatte. Er zweifelte an, was andere für sicher hielten und suchte da, wo andere sich nicht einmal die Mühe machten, hinzusehen. Einstein wurde im April 1879 in Ulm geboren. Seine Eltern gingen ein Jahr später nach München, wo sein Vater, ein finanziell wenig erfolgreicher Ingenieur, eine kleine elektrotechnische Fabrik eröffnete. Eines Tages zeigte der Vater dem 6-jährigen Albert einen Kompass. Staunend beobachtete der Knabe, dass die Nadel wie von Geisterhand bewegt, immer in die gleiche Richtung zeigte. Das war für ihn wie ein kleines Wunder. Damals spürte er, so berichtete Einstein später, dass hinter den Dingen etwas Geheimnisvolles verborgen sein musste. Die Fähigkeit zu staunen bewahrte sich Einstein auch als Erwachsener. Sie ist einer der Schlüssel, die ihn zu seinen Erkenntnissen führten. Das Verborgene hinter den Dingen zu ahnen, hatte für ihn geradezu religiösen Charakter. Das Schönste und Tiefste, was der Mensch erleben kann, ist das Gefühl des Geheimnisvollen. Es liegt der Religion sowie allem tieferen Streben in Kunst und Wissenschaft zugrunde. Wer dies nicht erlebt hat, erscheint mir, wenn nicht wie ein Toter, so doch wie ein Blinder. Zu empfinden, dass hinter dem Erlebbaren ein für unseren Geist Unerreichbares verborgen sei, dessen Schönheit und Erhabenheit uns nur mittelbar und in schwachem Widerschein erreicht, das ist Religiosität. In diesem Sinne bin ich religiös. Es ist mir genug, diese Geheimnisse staunend zu ahnen und zu versuchen, von der erhabenen Struktur des Seienden in Demut ein mattes Abbild geistig zu erfassen. Einsteins Denken war höchst komplex und zugleich verblüffend einfach. 1907 beschrieb er in einem Brief, wie er den glücklichsten Gedanken seines Lebens hatte. Ich saß auf meinem Sessel im Berner Patentamt, als mir plötzlich folgender Gedanke kam. Wenn sich eine Person im freien Fall befindet, dann spürt sie ihr eigenes Gewicht nicht. Ich war verblüfft. Dieser einfache Gedanke machte auf mich einen tiefen Eindruck. Er trieb mich in Richtung einer Theorie der Gravitation. Neben seinem Kompasserlebnis gab es in Einsteins Kindheit eine zweite Begebenheit, die sein Interesse für Naturwissenschaften weckte. Als 12-Jähriger bekam er erstmals ein Lehrbuch über Geometrie in die Hände. Die Klarheit und Sicherheit der Aussagen begeisterte ihn. Hier war ein Instrumentarium, das helfen konnte, die Vielfalt der Wahrnehmungen zu ordnen und zu strukturieren. Noch Jahre später betonte Einstein, weshalb er die Sprache der Wissenschaft so sehr schätzte. Die Sprachen der euklidischen Geometrie und Algebra mögen als Beispiele dienen. Da gibt es eine geringe Zahl von selbstständig eingeführten Begriffen bzw. Symbolen wie ganze Zahl, Gerade, Punkt sowie fundamentale Relationen zur Verknüpfung dieser Begriffe. Alle Aussagen und alle übrigen Begriffe werden aus dieser Grundlage konstruiert bzw. definiert. Die Beziehung der Begriffe und Aussagen zur Welt der Erlebnisse wird hergestellt durch Akte des Zählens und Messens. Über die Art von deren Realisierung, wenigstens innerhalb gewisser Grenzen, volle Klarheit besteht. Der übernationale Charakter der wissenschaftlichen Begriffsbildung und Sprache beruht darauf, dass zu deren Konstruktion die besten Köpfe aller Länder und Zeiten beigetragen haben. Sie haben in einsamer und doch im Effekt gemeinsamer Arbeit das geistige Werkzeug für die technischen Umwälzungen geschaffen, die das Leben der Menschen in den letzten Jahrhunderten umgestaltet haben. Ihre Begriffssprache hat als Führer in dem verwirrenden Durcheinander der Wahrnehmungen gedient, sodass wir aus dem Besonderen das Allgemeine zu erfassen lernten. Heute kennt jedes Schulkind Bilder von Einstein nicht nur als den Mann mit der ungebändigten Mähne, sondern auch als den Mann mit der Geige. Seine Mutter war eine talentierte Klavierspielerin und sorgte dafür, dass Albert als Sechsjähriger Geigenunterricht bekam. Musik war für Einstein eine Quelle der Entspannung und der Inspiration. Er musizierte gerne mit anderen zusammen, so auch später in Berlin mit seinen Physikerkollegen Max Planck und Max Born. Seine zweite Frau, Elsa, eine Cousine, die ihn schon von klein auf kannte, berichtete später, dass Musik auch zu seiner Arbeit gehörte. Ich habe mich in Albert schon als kleines Mädchen verliebt, als er auf der Geige so schön Mozart spielte. Er spielt auch Klavier. Wenn er über seine Theorien nachdenkt, hilft ihm die Musik. Er geht in sein Arbeitszimmer, kommt zurück, greift ein paar Akkorde auf dem Klavier, notiert etwas, geht wieder in sein Arbeitszimmer. An solchen Tagen verschwinden Margot und ich aus seiner Nähe. Unbemerkt stellen wir ihm etwas zu essen hin oder legen ihm den Mantel bereit. Er ist dann wie ein Kind. Er kann nicht lange stillsitzen und wissen Sie, die Menschen wundern sich darüber, wie schnell und einfach sich alles in seinem Kopf entwickelt. Ich bin überzeugt, die Musik hilft ihm dabei. In der Schule galt Einstein als Einzelgänger. Er hatte kaum Freunde. Seine Mitschüler nannten ihn wegen seiner Gewissenhaftigkeit Biedermeier. Trotzdem war er alles andere als ein Musterschüler oder gar ein Wunderkind. Im Gegenteil, er überwarf sich mit seinen Lehrern und wurde wiederum von ihnen nicht gut behandelt. Alles, was die persönliche Freiheit einschränkte, jeder Zwang, war ihm zuwider. Das galt für das sture Einpauken der griechischen Grammatik ebenso wie für den militärischen Drill und die preußische Ordnung der wilhelminischen Ära. Als seine Eltern mit ihm einmal eine Parade besuchten, erschrak er über die zackigen und automatenhaften Bewegungen der Soldaten so sehr, dass sie ihm versprechen mussten, er müsse niemals Soldat werden. Einsteins Eltern waren Juden und bemühten sich, wie es im 19. Jahrhundert weit verbreitet war, um Assimilation. Sie praktizierten ihre Religion kaum und legten auch keinen Wert darauf, dass ihre Kinder eine jüdische Schule besuchten. Als Einstein auf dem Gymnasium erstmals Unterricht im Alten Testament bekam, zeigte er eine Zeit lang eine radikale Bibelgläubigkeit. sehr zum Amüsement seiner Familie. Doch sein Glaube geriet bald in Konflikt mit seinen naturwissenschaftlichen Interessen. In den einzigen autobiografischen Notizen, die Einstein als fast 70-Jähriger verfasst hat und die er als seinen Nekrolog, seinen Nachruf bespöttelte, erinnerte er sich an diese Zeit. Durch Lesen populärwissenschaftlicher Bücher kam ich bald zu der Überzeugung, dass vieles in den Erzählungen der Bibel nicht wahr sein konnte. Die Folge war eine geradezu fanatische Freigeisterei, verbunden mit dem Eindruck, dass die Jugend vom Staat mit Vorbedacht belogen wird. Es war ein niederschmetternder Eindruck. Das Misstrauen gegen jede Art Autorität erwuchs aus diesem Erlebnis. Im Alter von 15 Jahren trat Einstein aus der jüdischen Religionsgemeinschaft aus und gab die deutsche Staatsbürgerschaft auf. So entging er dem Militärdienst. Das Gymnasium in München verließ der junge Einstein ohne Abschluss. Denn die Firma des Vaters hatte pleite gemacht und seine Eltern waren nach Mailand gezogen. Sie schickten den Jungen in die Schweiz. Dort sollte er versuchen, die Aufnahmeprüfung an der renommierten Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich zu bestehen. Einstein fiel durch. Erst als er noch ein weiteres Jahr die Schulbank gedrückt und sein Abitur nachgeholt hatte, gelang der zweite Anlauf. 1896, als 17-Jähriger, schrieb er sich für Physik und Mathematik ein. In den Vorlesungen ließ sich Einstein selten blicken. Er experimentierte lieber im Laboratorium. Daneben vergrub er sich eifrig in die Bücher und eignete sich das nötige physikalische Wissen vor allem durch das Studium der Originaltexte an. In seinem Nekrolog schrieb er später, dass ihm dabei auffiel, auf welch brüchigen Fundamenten sich die Grundlagen der Physik erhoben. Es sollte nur noch einige Jahre dauern, bis Einstein diese Grundlagen aus den Angeln hob. In der Schweiz war Einstein zufrieden und glücklich. Unter seinen Kommilitonen fühlte er sich wohl. Der Einzelgänger von früher wurde allmählich kontaktfreudiger. Nachdem er einige Jahre staatenlos gewesen war, bewarb er sich nunmehr um die Schweizer Staatsbürgerschaft, die er bis an sein Lebensende nicht aufgab. Dem Militärdienst entkam er auch diesmal, weil er bei der Musterung wegen Plattfüßen und Krampfadern für untauglich erklärt wurde. Im Jahr 1900 schloss Einstein sein Studium ab. Zunächst fand er jedoch keine Anstellung und schlug sich als Hilfs- und Vertretungslehrer in Physik durch. Dann vermittelte ihm eine befreundete Familie eine kleine Stelle als technischer Prüfer dritter Klasse im Bundespatentamt in Bern. Diese Arbeit war genau das Richtige für ihn. Während er am Patentamt Erfindungen überprüfte, blieb ihm nebenbei genug Zeit zum ungestörten Nachdenken. Später empfahl er sogar jungen Physikern, ähnliche Stellungen anzunehmen, weil sie so Gelegenheit hätten, eigenständige Ideen zu entwickeln. Die feste Anstellung brachte Ruhe und Stabilität in Einsteins Leben. Die existenzielle Unsicherheit zuvor hatte ihn viel Kraft gekostet, umso mehr als die Firma seines Vaters in Italien mittlerweile erneut bankrott gegangen war und er seinen Eltern nicht mehr auf der Tasche liegen wollte. Einstein traf sich regelmäßig mit zwei Freunden, um über Physik, Philosophie und Literatur zu diskutieren. Er liebte es, seine Gedanken anderen mitzuteilen, denn im Sprechen darüber fand er selbst zu größerer Klarheit. Feierlich gründeten die Freunde eine Akademie Olympia, deren einzige Mitglieder sie selbst waren. Bei Käse, Obst und Tee verbrachten sie gemeinsam wunderbare Stunden. Und noch der 70-jährige Einstein schwärmte von den Tagen in Bern. Als wir unsere lustige Akademie betrieben, die doch weniger kindisch war als jene respektablen, die ich später von Namen kennengelernt habe. Mit dem sicheren Einkommen in der Tasche beschloss Einstein, um die Hand seiner Studienkollegin Mileva Maric anzuhalten. Sie war aus Ungarn in die Schweiz gekommen, sprach Serbisch und stammte aus einer griechisch-orthodoxen Familie. An der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich war beiden die Leidenschaft für das Studium der großen Physiker gemeinsam. Und sie hatten viel Zeit miteinander verbracht. Nun wurde geheiratet. Mileva war 4 Jahre älter als Einstein und wie er freidenkend und modern gesinnt. Der Physiker Philipp Frank, der beide gut kannte und später Einsteins Biograf wurde, schreibt über Mileva Maric. Mileva war ziemlich verschlossen und vermochte nicht mit ihrer Umgebung in angenehmen Kontakt zu kommen. das so anders geartete Wesen Einsteins, der durch die Natürlichkeit seines Auftretens und seiner interessanten Gespräche überall unmittelbar beliebt wurde, machte sie oft unruhig. Sie hatte etwas Gradliniges und Herbes in ihrem Wesen, das in gewissem Sinne idealistisch und keineswegs reizlos war. Aber das Zusammenleben mit ihr war für Einstein doch nicht immer eine Quelle von Beruhigung und Glück. Wenn er ihr als Fachkollegin seine Ideen, von denen er Überfluss, mitteilen wollte, war ihre Reaktion so dürftig und schwach, dass er oft nicht recht wusste, ob sie sich dafür interessierte oder nicht. 12 Jahre später, als Einstein nach Berlin ging, trennten sich die beiden. Mileva kehrte mit den beiden Söhnen Hans Albert und Eduard, die sie 1904 und 1910 geboren hatte, nach Zürich zurück, wo sie bis zu ihrem Tod lebte. Einstein heiratete 1919 zum zweiten Mal, diesmal seine Berliner Cousine Elsa. Er war damals gerade 40 geworden. Schon bald nach dem Ende seines Studiums hatte Einstein damit begonnen, Artikel über damals aktuelle Fragen der Physik wie Thermodynamik oder statistische Mechanik zu verfassen und an die renommierte Fachzeitschrift Annalen der Physik gesandt. Im Jahr 1905 leuchtete Einsteins Genie erstmals in strahlender Helligkeit. Im März, Mai und Juni entstanden 3 Arbeiten, von denen jeder einzelne nobelpreiswürdig war. In der Stille und Zurückgezogenheit waren Gedankengänge herangereift, mit denen der 26-Jährige die Grundfesten des naturwissenschaftlich-physikalischen Weltbildes erschütterte und für großes Aufsehen in der Fachwelt sorgte. Seine Theorien waren so ungewöhnlich und kühn, dass es allerdings noch Jahrzehnte dauern sollte, bis sie volle Anerkennung gefunden hatten. In seiner ersten Arbeit deckte Einstein die Existenz von Lichtquanten auf. Physiker hatten beobachtet, dass Energie, beispielsweise die Hitze glühender Kohlen oder das Licht der Sonne, nicht gleichmäßig, sondern immer nur in bestimmten Mengen abgegeben wird. Das war ein Rätsel, denn die Naturwissenschaftler waren felsenfest überzeugt, dass Energie wellenförmig, also glatt und stetig ausgestrahlt wird. Und dabei sollte jede beliebige Amplitude oder Frequenz möglich sein. Nun kam Einstein und behauptete etwas völlig anderes. Nämlich, dass das einerseits als Wellenvorgang erwiesene Licht, andererseits auch als ein Hagel von kleinen Teilchen, von Lichtgeschossen oder Lichtquanten zu erweisen sei. Dieser Gedanke war damals so ungewöhnlich, dass es 17 Jahre dauerte, bis er in vollem Umfang von den zeitgenössischen Physikern anerkannt wurde. Robert Millikan, ein bekannter amerikanischer Experimentalphysiker, verwandte mehr als 10 Jahre seiner Arbeit darauf, Einsteins Theorie zu widerlegen. Am Ende musste er zugeben, dass, wie er es nannte, die kühne, um nicht zu sagen verwegene Annahme eines elektromagnetischen Lichtpartikels ohne jeden Zweifel richtig war. 1922 erhielt Einstein für diese Arbeit den Nobelpreis. In seiner zweiten Arbeit von 1905 löste Einstein ein Rätsel, das als Brownsche Bewegung bekannt war. Damals war noch umstritten, ob es Atome überhaupt gibt. Die Hypothese war lange bekannt, aber ein eindeutiger experimenteller Beweis fehlte. Einstein lieferte ihn und zeigte auch gleich noch einen Weg zur Berechnung von Größe und Gewicht der Atome in seinem Beispiel. Am berühmtesten aber wurde die ebenfalls 1905 geschaffene spezielle Relativitätstheorie. Ihre Formel E gleich m mal c Quadrat, Energie ist Masse mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Diese Formel ist die bekannteste des 20. Jahrhunderts. Sie wird mit dem Namen Einstein fast synonym genannt. Mit der Entwicklung seiner Gedanken hat der 26-Jährige die für sicher gehaltenen Anschauungen über Zeit und Raum über den Haufen geworfen und ist in theoretische Höhen vorgestoßen, in die ihm damals wie heute nur wenige zu folgen vermochten. Die Ergebnisse seiner Arbeit lernt heute aber jedes Kind in der Schule. Die Relation zwischen Raum und Zeit sowie die Umwandlungsformel für Energie in Materie. Einstein zeigte, dass Geschwindigkeiten sich nicht unendlich addieren können, wie die klassische Physik vorher annahm, sondern dass die Lichtgeschwindigkeit eine universelle Konstante ist. Seither wissen wir, dass in einem bewegten System eine andere Zeit gemessen wird als in einem ruhenden. Raum und Zeit sind keine eigenständigen, absoluten Größen. Es gibt nur ein vierdimensionales Raum-Zeit-Kontinuum. Das Wesentliche an seiner berühmten Formel E gleich M mal C Quadrat ist die Entdeckung, dass Materie und Energie im Prinzip dasselbe sind. Die bloße Tatsache, dass ein Objekt Materie hat, verleiht ihm wegen der hohen Lichtgeschwindigkeit eine beträchtliche Energie, nämlich M mal C Quadrat. Allerdings ist diese Energie im praktischen Sinn zumeist unbrauchbar, weil sie nicht ohne weiteres in nutzbare Energieformen wie Licht oder Wärme umgewandelt werden kann. Der Zerfall von radioaktiven Elementen, wie etwa Radium oder Uran-235, ist aber ein Beispiel dafür, wie sich in der Natur Masse in Strahlungsenergie verwandelt. Bald nach diesem Paukenschlag begann die eigentliche akademische Karriere des jungen Physikers. Den Mitgliedern der Naturwissenschaftlichen Fakultät in Bern war es zunehmend merkwürdig erschienen, dass immer mehr Briefe an einen gewissen Professor Einstein, Universität Bern, eintrafen, der in Wirklichkeit ein kleiner Beamter im Patentamt war. So entschloss man sich, Einstein eine Stelle als Privatdozent anzubieten. Eine Privatdozentur war allerdings keine Beamtenstelle. Die einzige finanzielle Entschädigung bestand aus den geringen Gebühren, die die Hörer entrichteten. Einstein nahm an, musste aber unter diesen Bedingungen seine Stellung am Patentamt beibehalten. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Vorlesungen zu unmöglichen Zeiten zu halten, jeden Mittwoch von 6 bis 7 Uhr morgens. 4 Studenten waren seine Hörer. Dass Einstein sich nichts aus Äußerlichkeiten machte, ist bekannt. Er lebte eher wie ein Bohemian als wie ein karrieremachender Professor. Seine Studenten berichteten, dass er schludrig angezogen, im Wollpullover und mit zu kurzen Hosen zu seinen Vorlesungen kam. Seine Aufzeichnungen brachte er auf einem Zettel von der Größe einer Visitenkarte mit. Was damals schon Aufmerksamkeit erregte, das wurde später eher als Kuriosität und als die liebenswert skurrilen Seiten eines Genies interpretiert. So auch, dass Einstein niemals Socken trug. Ich habe festgestellt, dass man mit nackten Füßen in den Schuhen laufen kann. Socken kriegen so schnell Löcher. Meine Frau stopft dauernd daran. Ich werde nie wieder welche anziehen, da man ohne sie auskommt. Damals war Etikette noch ungemein wichtig und ein Professor fühlte sich meistens als wichtige Persönlichkeit. So fiel Einstein mit seinen kleinen Skurrilitäten nicht wenig aus dem Rahmen, als er 1909 von Bern an die Universität Zürich berufen wurde. Philipp Frank schreibt: Schon der unmittelbare Eindruck, den Einstein auf seine Umgebung machte, war zwiespältig. Sein Auftreten gegenüber seiner Umgebung fiel vor allem dadurch auf, dass er sich zu jedermann ganz gleich verhielt. Der Ton, in dem er mit dem leitenden Beamten der Universitätsverwaltung unterhandelte, war derselbe wie der, in dem er mit seinem Gemüsehändler oder der Aufwaschfrau im Laboratorium sprach. Um diese Zeit hatte Einstein durch seine großen wissenschaftlichen Entdeckungen bereits eine große innere Sicherheit gewonnen. Der Druck, unter dem er in seiner Jugend oft gestanden hatte, war verschwunden. Denn dieser Druck rührte nur daher, dass Schule und Umwelt Ansprüche an ihn stellten, die seinem inneren Wesen widersprachen, denen er aber wegen der Machtverhältnisse doch irgendwie Rechnung tragen musste. Jetzt aber sah er sich mitten in der Arbeit, der er sein Leben gewidmet hatte und zu der er die Kraft in sich fühlte. Daneben kamen ihm die Probleme des täglichen Lebens nicht sehr wichtig vor. Er konnte es schwer über sich bringen, sie wirklich ernst zu nehmen. Sein Sinn für Humor war offensichtlich. Wenn jemand freiwillig oder unfreiwillig etwas Komisches sagte, so war die Reaktion bei Einstein sehr lebhaft. Sein Lachen, das ganz aus der Tiefe kam, fiel jedem sofort auf. Dieses Lachen war für seine Umgebung eine Quelle der Freude und der Heiterkeit. Aber manchmal hatte man doch den Eindruck, dass es auch eine Kritik enthielt, die nicht jedem angenehm war. Menschen, die eine große soziale Stellung innehatten, passte es oft nicht, dass Einstein ihre Welt so lächerlich fand im Vergleich zu den größeren Problemen, die ihn beschäftigten. Einsteins Gespräch war oft ein Mittelding zwischen kindlichen Scherzen und scharfem Spott, sodass manche nicht recht wussten, ob sie lachen oder gekränkt sein sollten. Häufig bestanden seine Scherze darin, dass er die kompliziertesten Verhältnisse so darstellte, wie sie dem Standpunkt eines intelligenten Kindes erscheinen mochten. Das sieht oft wie die schärfste Kritik aus und macht sogar manchmal den Eindruck des Zynischen. Und so schwankt auch der Eindruck, den die Umwelt von Einstein hatte, zwischen den Polen kindlich heiter und zynisch. In der Mitte lag wohl der Eindruck von einem sehr unterhaltenden und lebendigen Menschen, dessen Gesellschaft einen wärmer und reicher macht. Inzwischen hatte sich Einsteins außergewöhnliche Begabung in Fachkreisen herumgesprochen. Seine akademische Karriere entwickelte sich rasant, wenn auch mit Verspätung. 1911 übernahm er eine ordentliche Professur für theoretische Physik in Prag, die allerdings nur ein Zwischenspiel blieb. Die Bürokratie sägte an seinen Nerven. So schrieb er an einen Freund: Unendlich viel Schreibereien für den unbedeutendsten Dreck. Die Tintenscheißerei ist endlos. Er kehrte nach Zürich zurück. Aber eines machte ihm schon lange Sorgen. Der Lehrbetrieb nahm ihn so sehr in Anspruch, dass kaum Zeit für die Forschung blieb. Dabei plante er längst ein weiteres geniales Werk. Die Verallgemeinerung der speziellen Relativitätstheorie von 1905. Nun wollte er auch noch die Schwerkraft in sein Konzept einarbeiten. So hatte Max Planck gute Karten, als er 1913 persönlich nach Zürich fuhr, um Einstein ein ungewöhnliches Angebot zu unterbreiten. Er sollte eine Sonderstelle der Preußischen Akademie der Wissenschaften erhalten, mit dem Recht, aber nicht der Pflicht, zu lehren. Außerdem sollte er Direktor eines neu zu gründenden Physikinstituts der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft werden. Das Angebot war maßgeschneidert. Einstein griff zu. Er hatte genug von den Vorlesungen. Alles, was er wollte, war denken. In Berlin fand er außerdem Kollegen von Weltruf vor, Max Planck, Max Born, Max von Laue und andere, mit denen er seine Thesen diskutieren konnte. Das war nach seinem Geschmack. Zwar kokettierte Einstein seinen Zürcher Freunden gegenüber: Die Herren Berliner spekulieren mit mir wie mit einem prämierten Lehkuhn. Aber ich weiß nicht, ob ich noch Eier legen kann. Dabei wusste er genau, dass er noch konnte. Im Stillen bastelte er längst an seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Als er Max Planck bei dessen Besuch in Zürich anvertraute, woran er jetzt arbeite, meinte dieser nur lapidar: Als alter Freund muss ich Ihnen davon abraten, weil Sie einerseits nicht durchkommen werden. Und wenn Sie durchkommen, wird Ihnen niemand glauben. Natürlich ließ sich ein Einstein davon nicht beeindrucken. Seine konzentrierte wissenschaftliche Tätigkeit hielt ihn jedoch nicht davon ab, sich mit den tragischen politischen Ereignissen jener Zeit zu beschäftigen. Im Gegenteil. Während des Ersten Weltkrieges trat erstmals der radikale Pazifist Albert Einstein an die Öffentlichkeit. Als in Deutschland 93 prominente Künstler und Wissenschaftler das berüchtigte Manifest an die zivilisierte Welt unterzeichneten, das die deutsche Kultur mit dem deutschen Militarismus gleichsetzte, versuchte Einstein, sich mit Pazifisten anderer Länder zu verbünden. So etwa mit dem Schriftsteller Romain Rolland, der in Frankreich in Ungnade gefallen war und mittlerweile in Genf lebte. Einstein besuchte ihn dort. Und Rolland berichtet in seinen Tagebüchern über den Eindruck, den der Physiker hinterließ. Einstein ist unglaublich frei in seinem Urteil über Deutschland. Kein anderer Deutscher besitzt diese Freiheit. Ein anderer hätte gelitten, sich in diesem furchtbaren Jahr geistig isoliert zu fühlen. Er gar nicht. Er lacht. Er hat sogar Mittel und Wege gefunden, um sein wichtigstes wissenschaftliches Werk zu schreiben. Ich fragte Einstein, ob er den deutschen Freunden seine Ideen mitteile und mit ihnen darüber diskutiere. Er verneinte es. Er begnüge sich damit, nach Art des Sokrates, eine Menge Fragen zu stellen, um sie aufzurütteln. Aber die Leute haben es nicht sehr gern, fügte er hinzu. Als Einstein 1915 seine allgemeine Relativitätstheorie abschloss und zur Veröffentlichung anbot, warnte er seinen Verleger, dass nicht mehr als 12 Menschen auf der ganzen Welt sein Werk verstehen würden. Was er vorhersagte, erschien den meisten seiner Kollegen völlig undenkbar. 4 Jahre später war es bewiesen. Der Raum ist gekrümmt, die Sterne sind gar nicht da, wo sie zu sein scheinen, ihr Licht wird von der Schwerkraft der Sonne abgelenkt. Wie schon zuvor im Jahr 1905 gelang ihm eine zweite Revolution in der Naturwissenschaft, die auch heute noch die Zunft beschäftigt. Der englische Physiker Jeremy Bernstein schreibt dazu: Viele Physiker halten die allgemeine Relativität für die vollkommenste und ästhetisch schönste im Bereich der Physik, vielleicht sogar der gesamten Naturwissenschaft. Sie hat Newtons Theorie der allgemeinen Gravitation ersetzt. Sie hat einige Unregelmäßigkeiten der Planetenumläufe erklärt. Sie hat zu neuen Vorhersagen geführt. Sie wurde zur Grundlage jeder neuzeitlichen Kosmologie, einschließlich des expandierenden Universums. Und sie steht im Augenblick, durch die Entdeckung der Pulsare und der vermuteten Existenz der sogenannten schwarzen Löcher, wieder im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses. Ihre Methodologie ist so anders als alles, was es vorher oder seither gab, dass man sogar heute noch nicht recht weiß, wie sie mit der übrigen Physik in Einklang zu bringen ist. Einstein wurde über Nacht weltberühmt und mit Kopernikus und Kepler gleichgesetzt. Die Presse machte ihn zu einer lebenden Legende, zu einem Moses, der vom Berg herabsteigt und das neue Gesetz bringt. Seit jeher haben die Sterne Kinder und Erwachsene zum Staunen gebracht. Die Sterne und das Licht waren immer schon Gegenstand von Mythen und Träumen. Und nun kam dieser Mann und verkündete eine neue Ordnung am Firmament. Dies löste Bewunderung, aber auch Angst aus. Ein Bostoner Kardinal warnte Amerikas Jugend vor Einstein, denn er sei Atheist. Daraufhin telegrafierte der New Yorker Rabbiner Herbert Goldstein an den Physiker: Glauben Sie an Gott? Einstein kabelte zurück: Ich glaube an Spinozas Gott, der sich in der Harmonie des Seienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit den Schicksalen und Handlungen der Menschen abgibt. Diesen abstrakten Gott, immer noch das Geheimnis hinter den Dingen, das er schon als kleiner Junge geahnt hatte, nannte Einstein in seinen Briefen oft respektlos, liebevoll der Alte. Wenn Kollegen ihm eine Theorie präsentierten, die ihm nicht gefiel, zitierte er manchmal den Alten herbei und sagte etwa: Raffiniert ist der Herrgott, aber bösartig ist er nicht. Der bewunderte Physiker wurde aber auch zunehmend angefeindet. Da kam ein Jude und behauptete, die altbewährte Weltordnung sei falsch. Den antisemitischen Strömungen, die es damals überall in Europa gab, war dies mehr als suspekt. 1920 wurde in einer großen Berliner Konzerthalle eine Versammlung des neu gegründeten Bundes Deutscher Naturforscher abgehalten, um gegen die Relativitätstheorie zu wettern. Einstein wohnte dieser Veranstaltung, die er als Narretei abtat, sogar selber bei. Aber schon bald musste er sehen, dass es seinen Gegnern bitter ernst war. Max Born erinnert sich: Wir meinten, er sei zu nachgiebig aufdringlichen Journalisten gegenüber. Ich versuchte, ihn gegen pseudowissenschaftliche Angriffe zu decken, und ich schrieb gelegentlich auch Zeitungsartikel zu seiner Verteidigung. In einem Brief vom 9. Dezember 1919 schrieb er über einen solchen Fall: Dein Artikel in der Frankfurter Zeitung hat mich sehr gefreut. Nun aber wirst du, gerade wie ich, wenn auch in schwächerem Maßstab, von Presse und von sonstigem Gelichter, die Journalisten, die hier sind, bitte Verzeihung, von sonstigem Gelichter verfolgt. Bei mir ist es so arg, dass ich kaum noch mehr schnaufen, geschweige zu vernünftiger Arbeit kommen kann. Einstein war jegliche Art von Chauvinismus und Nationalismus verhasst. Antisemitische Vorwürfe gegen seine Person brachten ihn nur dazu, sich erst recht für das Schicksal der Juden zu engagieren. Das Judentum wurde für ihn, neben der Wissenschaft, eine zweite Stütze seiner Identität. Er machte sich zum Fürsprecher eines moralischen Zionismus, in dem er vor allem das Streben nach der Würde des Individuums gewahrt sah. Der politischen Organisation der Zionisten ist Einstein allerdings nie beigetreten. Dass er sich als freiheitlich und internationalistisch gesinnter Jude bekannte, machte ihm schon viele Feinde. Dass er außerdem radikal das Anliegen des Pazifismus vertrat, verschlimmerte seine Lage noch. Für ihn war seine pazifistische Einstellung nicht das Resultat einer intellektuellen Theorie, sondern eher ein instinktives Gefühl. 1928 begründete er dies so: Meine Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit hat mich oft in Konflikt mit den Menschen gebracht, ebenso meine Abneigung gegen jede Bindung und Abhängigkeit, die mir nicht absolut notwendig erschien. Ich achte stets das Individuum und hege eine unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und gegen Vereinsmeierei. Aus allen diesen Motiven bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist, lehne jeden Nationalismus ab, auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärdet. Aus Stellung und Besitz entspringende Vorrechte sind mir immer ungerecht und verderblich erschienen. Ebenso ein übertriebener Personenkultus. Ich bekenne mich zum Ideal der Demokratie, trotzdem mir die Nachteile demokratischer Staatsform wohl bekannt sind. Sein leidenschaftlicher Sinn für soziale Gerechtigkeit und Verpflichtung stand aber in eigentümlichem Gegensatz zu einer anderen Seite seiner Persönlichkeit. Er hatte nur wenig Anschlussbedürfnis an andere Menschen und war auch mit dem Alleinsein ganz zufrieden. Als 50-Jähriger schrieb er: Ich bin ein richtiger Einspänner, der dem Staat, der Heimat, dem Freundeskreis, ja selbst der engeren Familie nie mit ganzem Herzen angehört hat, sondern all diesen Bindungen gegenüber ein nie sich legendes Gefühl der Fremdheit und des Bedürfnisses nach Einsamkeit empfunden hat. Ein Gefühl, das sich mit dem Lebensalter noch steigert. Man empfindet scharf, aber ohne Bedauern, die Grenze der Verständigung und Konsonanz mit anderen Menschen. Wohl verliert ein solcher Mensch einen Teil seiner Harmlosigkeit und des Unbekümmertseins, aber er ist dafür von den Meinungen, Gewohnheiten und Urteilen seiner Mitmenschen weitgehend unabhängig und kommt nicht in die Versuchung, sein Gleichgewicht auf solch unsolide Grundlage zu stellen. Etwa zur gleichen Zeit, Mitte der 20er Jahre, löste sich die Physik endgültig von den Anschauungen des mechanistischen Zeitalters. Diesmal war Einstein nicht mehr unter den Vorreitern. Im Gegenteil. Als Bohr, Schrödinger und Heisenberg die moderne Atomtheorie und die Quantenmechanik formuliert hatten, haderte Einstein mit diesen neuen Anschauungen. Es entbehrte nicht der Ironie, dass er, der durch seine Arbeiten selbst die Quantentheorie mitbegründet hatte, nun der radikalen Erweiterung seiner Anschauungen nicht mehr zustimmen wollte. Insbesondere verwarf er die Heisenbergsche Unschärferelation von Anfang an. Diese besagt, dass bestimmte Vorhersagen im Atommodell prinzipiell nicht mehr mit Genauigkeit, sondern nur noch mit Wahrscheinlichkeit getroffen werden können. Das war die Abkehr vom Determinismus. Die Formulierung und Begründung der Quantenmechanik war so gut durchdacht, dass sie bis heute für die meisten Physiker überzeugend ist. Auch ein Einstein konnte sie nicht einfach widerlegen. Aber er blieb bei seiner Ablehnung und schrieb an Max Born: Die Quantenmechanik ist sehr achtungsgebietend. Aber eine innere Stimme sagt mir, dass das doch nicht der wahre Jakob ist. Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der nicht würfelt. Mit dem Erstarken des Nationalsozialismus nahmen die Angriffe gegen Einstein zu. Der Physiker Philipp Lenard wurde zu einem seiner heftigsten Gegner. Zusammen mit Gleichgesinnten griff er lautstark die jüdisch-bolschewistische Physik an und stellte ihr die vermeintlich wahre arische Physik gegenüber. Der nationalistisch gesinnte Bund deutscher Naturforscher veröffentlichte ein Buch mit dem Titel »100 Autoren gegen Einstein«. Dann spitzte sich die Lage dramatisch zu. Bei der Rückkehr von einer USA-Reise erfuhr Einstein, dass die Gestapo sein kleines Sommerhäuschen in Kaput bei Potsdam geplündert hatte. Angeblich suchte man dort Waffen für eine kommunistische Verschwörung. Einstein beschloss, nie mehr nach Deutschland zurückzukehren. Er blieb mit seiner Familie vorübergehend in Belgien, wo sein Haus unter Polizeischutz stand, weil ein Attentat befürchtet wurde. Freunde retteten inzwischen seine Papiere in Berlin. Mit französischem Diplomatengepäck wurden sie außer Landes gebracht. In Belgien war Einstein Gast der Königsfamilie. Er hatte sie 1927 anlässlich eines Physikerkongresses in Brüssel kennengelernt. Zwischen beiden entwickelte sich eine enge Freundschaft. Auch hier zeigte sich Einsteins Art, alle Menschen gleich zu behandeln, ungeachtet ihrer Stellung oder ihres sozialen Rangs. Er nannte das Königspaar einfach die Königs, so als ob es sich um einen Familiennamen handelte. In einem Brief an seine Frau Elsa schrieb er: Ich fuhr um 3 Uhr zu Königs, wo ich mit rührender Herzlichkeit aufgenommen wurde. Diese beiden Leutchen sind von einer Reinheit und Güte, die selten zu finden ist. Erst unterhielten wir uns eine Stunde, dann kam eine englische Musikantin und wir musizierten zu viert bzw. zu dritt. Eine musikalische Hofdame war auch noch da, ein paar Stunden lang und sehr vergnügt. Dann gingen alle weg und ich blieb allein bei Königs zum Essen. Ohne Bedienung, vegetarisch. Spinat mit Setzei und Kartoffeln, Punktum. Und es war nicht berechnet, dass ich da blieb. Es gefiel mir dort über die Maßen und ich bin sicher, dass dieses Gefühl gegenseitig ist. Nach seinem Zwischenaufenthalt in Belgien ging Einstein 1933 mit Frau, Sekretärin und Assistent nach Princeton und wurde der erste Professor am neu gegründeten Institute for Advanced Studies. In einem Brief an die belgische Königin, mit der er bis an sein Lebensende korrespondierte, berichtete er über seine ersten Eindrücke. Princeton ist ein wundervolles Stückchen Erde. Und dabei ein ungemein drolliges, zeremonielles Krähwinkel winziger, stelzbeiniger Halbgötter. Man kann sich aber durch Verstoßen gegen den guten Ton eine schöne Ungestörtheit verschaffen. Dies tue ich. Die Menschen, welche die sogenannte Gesellschaft bilden, sind hier noch weit unfreier als in Europa. Es scheint aber, dass sie es nicht empfinden, weil die Lebensform die Entwicklung der Persönlichkeit von Jugend auf unterbindet. Wenn Europa wirklich kaputt geht, wie einst Griechenland, so wird die damit verbundene geistige Verödung keine geringere sein als damals. Im intellektuellen Hotel von Princeton, wie Robert Oppenheimer, der spätere Direktor, das Institut einmal nannte, konzentrierte sich Einstein wieder ganz auf seine wissenschaftliche Arbeit. Seine kreativste Zeit war aber vorbei. Zwar veröffentlichte er noch eine ganze Anzahl kleinerer Arbeiten, doch seine Forschungen entfernten sich immer mehr vom Konsens in der internationalen Familie der Physiker. Seine Kollegen verfolgten fast ausschließlich die Spuren der Quantentheorie. Einstein dagegen ging einen anderen Weg. Eine einheitliche Feldtheorie sollte alle bekannten Kräfte des Universums in ein einziges Konzept fassen und dabei auch die Quantentheorie neu interpretieren. Karl Friedrich von Weizsäcker sagte später dazu: Einstein hatte den Wunsch, der wohl für Naturwissenschaftler verständlich ist, dass er in der Natur im Grunde eine einzige Wirklichkeit sehen wollte, die sich zwar vielgestaltig darstellt, die aber im Prinzip verstanden werden kann durch einen einzigen Begriff. Einstein hat versucht, Newtons Begriff des absoluten Raums aufzulösen. Was bei Einstein schließlich entstanden ist, ist eine Theorie, die man so beschreiben kann, dass es nur den Raum gibt und dass die Körper nichts anderes sind als Eigenschaften des Raumes. Die Gravitation ist in Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie eine Eigenschaft des Raumes. Und zwar hängt sie zusammen mit der Krümmung des Raumes. Die Materie läuft in einem gekrümmten Raum, so wie, wenn ich das Gleichnis wählen darf, eine Kugel, die auf einer gekrümmten Fläche läuft und dem Gesetz genügt, auf dieser gekrümmten Fläche diejenige Kurve zu verfolgen, die einer geraden Kurve am nächsten kommt, sogenannte geodätische Kurve. Dieses ist das Gesetz, das bestimmt, wie der Raum die Bewegung der Körper beherrscht. Umgekehrt aber kommt ein zweites Gesetz dazu, das bestimmt, wie die Körper die Krümmung des Raums festlegen. Das ist die sogenannte Einsteinsche Grundgleichung, die angibt, dass die Krümmung des Raumes verursacht ist in einer mathematisch von ihm genau angegebenen Weise durch die Energiedichte der an dem betreffenden Ort vorhandenen Materie. Einstein hat aber auch diesen Dualismus noch als unbefriedigend empfunden und ohne Zweifel mit Recht. Er wollte nun auch noch Raum und Materie auf eins zurückführen. Und es öffnet sich ihm dafür nur der Weg, auch die Materie selbst, auch die Körper selbst, als nichts anderes zu betrachten, denn eine Eigenschaft des Raumes. Sodass zum Schluss nichts mehr übrig bliebe, als dieser eine Ur- oder Grundgegenstand, den man dann etwa als den Raum bezeichnen kann. Dieser ans Mystische grenzende Glaube der heutigen theoretischen Physiker an die Einfachheit der Naturgesetze hat sich immer wieder bewährt. Wir haben ihn alle, obwohl wir alle nicht sagen können, wie wir ihn zu rechtfertigen hätten. Wir können ihn höchstens rechtfertigen durch den Erfolg. Der Erfolg spricht für ihn. Dass Einstein mit seinem Bemühen keinen Erfolg hatte, schmerzte ihn sehr. Mit seiner Ablehnung der Quantentheorie, so wie Bohr sie formuliert hatte, und seiner Suche nach einer einheitlichen Feldtheorie, begab er sich zunehmend ins Abseits. Oppenheimer sagte nach einem Besuch einmal lapidar: Einstein hat einen Vogel. Und der amerikanische Philosophieprofessor und Wissenschaftshistoriker Ed Regis schreibt: Der Mann war einfach vermessen. Er meinte, den Bauplan der ganzen Welt verstehen zu können. Alles. Von der größten Galaxie bis zum kleinsten Quark. Er dachte, er könne alles begreifen. Er könne die alleinigen, die alles erklärenden Grundprinzipien finden und alles in einer einheitlichen Feldtheorie erfassen. Mochten die Zyklotronphysiker ihre Atome zertrümmern, die Astronomen ihre riesigen Teleskope über Milliarden kalter Lichtjahre hinwegrichten, Einstein setzte sich in sein Zimmer, zog die Vorhänge zu und tat das, wovon er zu sagen pflegte: Ich will ein bisschen denken. Er schrieb ein paar Gleichungen auf, machte im Geist ein paar Notizen und, siehe da, alsbald hatte er alles herausgefunden. Einfach durch Nachdenken. Niels Bohr beantwortete Einsteins Einwände einen nach dem anderen, manche sogar erst nach Einsteins Tod. Der konstruktive Streit der beiden großen Männer der Physik dauerte fast 3 Jahrzehnte, doch an den Prinzipien der Quantentheorie änderte er nichts. Max Born, der selbst Entscheidendes zur Weiterentwicklung der Quantentheorie beigetragen hatte, sprach wohl für viele seiner Kollegen, als er 1948 über Einstein schrieb: Klarer als irgendjemand vor ihm hatte die statistische Grundlage der physikalischen Gesetze erkannt. Und im Kampf für die Klärung des noch verworrenen Gebiets der Quantenphänomene leistete er Pionierarbeit. Später, als durch sein Werk eine Synthese der statistischen und der Quantenprinzipien geschaffen war, die fast allen Physikern annehmbar erschien, hielt er sich abseits und ablehnend. Viele von uns empfinden das als tragisch für ihn selbst, der seinen Weg nun in Einsamkeit gehen muss, und für uns, denen der Meister und Bannerträger fehlt. Wie kaum einer seiner Kollegen hatte Einstein ein ungewöhnlich sicheres Gespür dafür, ob eine Theorie richtig war oder nicht. Bei der Beurteilung der Quantentheorie scheint er sich jedoch geirrt zu haben. Jedenfalls deuten alle heute verfügbaren Ergebnisse darauf hin. Ob es einer künftigen Physikergeneration vielleicht gelingt, Einsteins intuitiver Kritik doch noch zu einer späten Rechtfertigung zu verhelfen, das kann heute niemand sagen. Einstweilen sieht es jedenfalls nicht danach aus. Während seiner ersten Jahre in Princeton hatte sich Einstein politisch weitgehend zurückgehalten. Als die Deutschen aber ihre Nachbarländer mit Krieg überzogen, rief er die Europäer zu erbittertem Widerstand auf. Dieser Krieg kann erst dann wirklich zu Ende sein, wenn es gelungen ist, die deutsche Gewaltherrschaft in Europa zu brechen. Es mag sein, dass in der Zwischenzeit nicht immer irgendwo in Europa gekämpft wird. Aber diese Zwischenzeit ist nicht eine Friedenszeit, sondern eine Art Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. In diesem Sinne kann man mit Sicherheit sagen, dass die Befreiung der Europäer ein Ergebnis dieses Krieges sein wird. Weniger sicher ist es, ob der endlich errungene Friede eine gegen künftige Kriege Sicherheit bietende Organisation Europas oder aller Länder der Erde mit sich bringen wird. Nur dann, wenn dies erreicht wird, wird das unermessliche Leiden dieser Generation nicht vergeblich gewesen sein. Deshalb sollte jeder sich der Wahrheit bewusst sein. Befreiung ohne organisierte Sicherung der Freiheit für die Zukunft ist nur ein Aufschub. Es muss alles daran gesetzt werden, dass keiner sich an den Zustand der Sklaverei gewöhnt. Er soll im Rahmen des Möglichen sein Tun und Trachten in jedem Augenblick so einrichten, dass die Unterdrücker und ihre Organisation keine Förderung durch sein Wirken erfahren. Er sollte willig Entbehrungen auf sich nehmen, wenn er dadurch die Wirtschaft und Kampfkraft des Feindes schwächen kann. Dem europäischen Menschen kann seine Unabhängigkeit nicht geraubt werden, solange er unentwegt an ihr festhält. Kurz zuvor hatten Otto Hahn und Fritz Strassmann in Berlin die Kernspaltung entdeckt. Ernstzunehmende Indizien ließen die Befürchtung aufkommen, Nazi-Deutschland könnte eine Atombombe bauen. So unterschrieb Einstein auf Drängen seines ehemaligen Mitarbeiters, des ungarischen Physikers Leos Szilard, den berühmt gewordenen Brief an Präsident Roosevelt, der heute allgemein als der Auslöser des amerikanischen Atombombenprojekts gilt. In diesem Brief empfiehlt Einstein, die Amerikaner sollten die Möglichkeit für den Bau einer eigenen Atombombe prüfen. Nach Hiroshima hat Einstein, der radikale Pazifist, seine Unterschrift bitter bereut. Obwohl er selbst in keiner Weise mit dem Manhattan-Projekt zu tun hatte, war sein Name nun mit dem Tod von über 250.000 Menschen in Verbindung gekommen. Dies durfte auch der Grund gewesen sein, warum Einstein nach dem Zweiten Weltkrieg eine große Anzahl politischer Stellungnahmen veröffentlichte und sich leidenschaftlich für die Bildung einer Weltregierung einsetzte. Seine Vorschläge wurden von Kritikern oftmals als naiv und nicht durchführbar bezeichnet. Aber sie waren typisch für Einstein, weil ihm nichts ferner lag, als Probleme durch einen Kompromiss zu lösen, weder in seinem Leben noch in seiner Wissenschaft. So war er auch trotz Hiroshima nicht bereit, Kritik an der Wissenschaft zu üben. Sie blieb für ihn ein wertfreies Instrument der Erkenntnis. Was dies Werkzeug in der Hand der Menschen erzeugt, hängt völlig ab von der Natur der Ziele, welche in dieser Menschheit lebendig sind. Sind diese Ziele gesetzt, so liefert die wissenschaftliche Methode Mittel, um sie zu erreichen. Die Ziele selbst aber kann sie nicht liefern. Die wissenschaftliche Methode selbst hätte zu nichts geführt. Ja, sie wäre überhaupt nicht entstanden, wenn nicht ein leidenschaftliches Streben nach klarer Erkenntnis dagewesen wäre. Vollkommenheit der Mittel und Verworrenheit der Ziele scheint mir unsere Zeit zu charakterisieren. Wenn wir Sicherheit, Wohlergehen und freie Entfaltung der Fähigkeiten aller Menschen ehrlich und leidenschaftlich wünschen, so wird es uns an Mitteln nicht mangeln, uns einem solchen Zustand zu nähern. Wenn auch nur ein kleinerer Teil der Menschheit von solchen Zielen erfüllt ist, wird er für die Dauer sich als überlegen erweisen. Heute können Einsteins Argumente wenig überzeugen, denn gerade das Beispiel der Atombombe zeigt, dass die Entdeckung der Kernspaltung nahezu sofort zum Bau der Bombe geführt hat. Wissenschaft kann nicht unabhängig vom jeweiligen politischen Kontext betrieben werden. In seinen letzten Lebensjahren litt Einstein häufiger an Unterleibsschmerzen. 1948 fanden die Ärzte eine wachsende Geschwulst an der Unterleibsaorta. Von da an hing ein Damoklesschwert über Einsteins Leben. Er selbst sah dem Tod gelassen entgegen. An einen Freund schrieb er: Und doch ist der Tod eines vom Alter Gebeugten eine Erlösung für ihn. Ich kann es lebhaft fühlen, weil ich selber alt geworden bin und den Tod empfinde wie eine alte Schuld, die man endlich entrichtet. Dabei tut man doch instinktiv alles Mögliche, um diese letzte Erfüllung hinauszuschieben. So ist das Spiel, das die Natur mit uns treibt. Wir mögen selber darüber lächeln, dass wir so sind, aber wir können uns doch nicht freimachen von jenen Instinkten, denen wir alle unterworfen sind. Albert Einstein starb am 18. April 1955 in Princeton. Neben seinem Bett im Krankenhaus lagen die Seiten einer unvollendeten Berechnung zur einheitlichen Feldtheorie. Er hatte vor, am nächsten Morgen mit der Arbeit fortzufahren. Seine Stieftochter Margot befand sich zur gleichen Zeit als Patientin im Hospital. An Max Born schrieb sie einen Brief über ihr letztes Zusammentreffen mit dem 76-Jährigen, aus dem er zitiert: Noch zweimal durfte ich ihn für eine Stunde sehen und sprechen. Ich wurde im Rollstuhl zu ihm hereingefahren. Zuerst hatte ich ihn nicht erkannt. So verändert war er durch die Schmerzen und die Blutleere im Gesicht. Aber sein Wesen war das gleiche. Er freute sich, dass ich etwas besser aussah, scherzte mit mir und war vollkommen überlegen dem Zustand gegenüber. Er sprach mit tiefer Ruhe, sogar mit einem leichten Humor über die Ärzte und wartete auf sein Ende wie auf ein bevorstehendes Naturereignis. So furchtlos, wie er im Leben war, so still und bescheiden war er dem Tode gegenüber. Ohne Sentimentalität und ohne Bedauern ist er von dieser Welt gegangen. Als Einstein tot war, wurde in den Nachrufen noch einmal das Heldenlied und der Mythos vom größten Physiker dieses Jahrhunderts beschworen, von dem Mann, der Kopernikus und Kepler gleich ein neues Weltbild geschaffen hatte. Unter denen, die Einstein ehrten, war auch Thomas Mann. Er hatte den Physiker während seiner eigenen Exiljahre in den USA kennen und schätzen gelernt. Was ich liebte, bewunderte und immer hochhalten werde, ist seine moralische Haltung, in der er dem Menschheitsgedanken zugewandt und allem Konformismus überlegen, seine Überzeugungen kühn vertrat. Will man bezweifeln, dass der Gram über den unseligen Gang der Welt und das grässlich Drohende, wozu seine Wissenschaft auch noch unschuldig die Hand geboten, sein organisches Leiden gefördert, ja miterzeugt und sein Leben verkürzt hat? Er war aber der Mensch, der im äußersten Augenblicke noch, gestützt auf seine schon mythische Autorität, sich dem Verhängnis entgegengeworfen haben würde. Und wenn heute unter allen Volkheiten, Farben und Religionen einmütige Trauer und Bestürzung sich zeigt bei der Meldung von seinem Tode, so bekundet sich darin das irrationale Gefühl, sein bloßes Dasein hätte vermocht, der letzten Katastrophe den Weg zu verstellen. Mit Albert Einstein starb ein Ehrenretter der Menschheit, dessen Name nie untergehen wird. Einstein selbst, so darf man wohl vermuten, hätte nicht viel auf all die Lobreden gegeben. In seinen späten Jahren bezeichnete er sich manchmal selbstironisch als ein Überbleibsel aus vergangenen Tagen, das gelegentlich als Kuriosität ausgestellt wird. Und über sich selbst urteilte er: Gottes Ratschluss bei der Verteilung seiner Gaben ist unerforschlich. Mir gab er nur die Hartnäckigkeit eines Maultiers. Nein, er gab mir auch noch einen großen Riecher. In unserem Feature am Sonntagvormittag brachten wir »Hartnäckig wie ein Maultier«, Albert Einstein, Physiker, Nobelpreisträger, Pazifist. Autor war Jörg Rötschker.